Zum Teufel, wen juckt's, was die anderen denken? Sehen Sie nur in Ihr Herz und dann tun Sie, was Sie glücklich macht. Gib mir ein schlaues Buch, ich mach die Augen zu, Schönheit schlaf. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu, Schönheit schlaf. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Du bist schön. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen.